Erster Sanballat, Tobia und andere hörten, dass die Mauern Jerusalems gebaut wurden. Sie hörten auch, dass die Löcher in den Mauern geschlossen wurden. Darüber wurden sie sehr wütend. Zweiter, sie alle planten zusammen. Sie wollten nach Jerusalem kommen. Dort wollten sie kämpfen und Probleme machen. Dritter, wir beteten zu unserem Gott. Wir hatten Angst vor ihnen. Darum stellten wir Tag und Nacht Wachen auf. Vierter, die Leute aus Juda sagten, die Arbeiter sind müde. Es gibt zu viel Schutt. Wir können die Mauer nicht weiterbauen. Fünfter, unsere Feinde dachten, sie sollen nichts wissen und nichts sehen. Dann kommen wir zu ihnen. Wir werden sie töten und den Bau stoppen. Sechster, die Juden wohnten nahe bei den Feinden. Sie kamen oft zu uns. Sie sagten uns, wo die Feinde angreifen wollten. Siebter, ich stellte Waffen hinter der Mauer auf. Ich stellte die Leute in Gruppen auf. Sie hatten Schwerter, Lanzen und Bogen. Achter, ich sah alles an. Dann sagte ich zu den wichtigen Leuten und dem Volk, habt keine Angst vor ihnen. Denkt an den großen und mächtigen Gott. Kämpft tapfer für eure Familien und eure Häuser. Neunter, unsere Feinde hörten, dass wir ihren Plan kannten. Gott hatte ihren Plan gestoppt. Dann konnten wir alle zur Mauer zurückkehren. Jeder ging zu seiner Arbeit. Zehnter, von diesem Tag an arbeitete nur die Hälfte meiner Leute am Bau. Die andere Hälfte hielt Schwerter, Lanzen, Schilde, Bogen und Rüstungen. Die Anführer standen hinter allen Leuten aus Juda. Elfter, diese Leute bauten an der Mauer. Die Lastträger waren bereit zum Kampf. Mit einer Hand arbeiteten sie. Mit der anderen Hand hielten sie eine Lanze. Zwölfter, die Leute, die mauerten, hatten ihr Schwert an der Hüfte. So bauten sie weiter. Der Mann mit der Trompete stand neben mir. Dreizehnter, ich sagte zu den wichtigen Leuten und dem Volk, die Arbeit ist groß und weit. Wir sind auf der Mauer verteilt und weit voneinander entfernt. Vierzehnter, wenn ihr den Klang der Trompete hört, kommt zu uns. Unser Gott wird für uns kämpfen. Fünfzehnter, so arbeiteten wir am Bau. Eine Hälfte hielt die Lanzen. Wir arbeiteten vom Morgen bis zum Abend. Sechzehnter, ich sagte dem Volk, jeder soll mit seinen Leuten die Nacht in Jerusalem bleiben. Sie sollen nachts Wache halten und tagsüber am Bau arbeiten. Siebzehnter, ich und meine Brüder und meine Leute legten unsere Kleider nie ab. Auch die Wachen unter meinem Befehl taten das nicht. Jeder hatte seine Waffe in der Hand.